Kapitel 7 – Der Wald wird bewirtschaftet. Nachdem die Menschen im späten Pleistozän in viele Regionen der Welt vorgedrungen waren, begannen sie zunehmend in die Natur einzugreifen, um so die wachsende Bevölkerung zu ernähren und immer kompliziertere gesellschaftliche Netzwerke zu unterhalten. Sie gestalteten mit Feuer die Lebensräume in ihrer Umgebung, entnahmen vor allem nahrhafte Pflanzen und holten Tiere als besonders praktische Proteinpakete aus ihren natürlichen Verbreitungsgebieten. Damit veränderten sie die Verteilung mancher biologischer Arten und gestalteten sich sogar ganze Ökosysteme um. Während des Übergangs vom Pleistozän zum Holozän, vor etwa 12.000 bis 8.000 Jahren, vielleicht aber auch schon früher, wurden solche Eingriffe immer stärker. Die Menschen wählten besonders gefügige, gesellige Tiere oder kohlenhydratreiche, dicht wachsende Pflanzen aus, und das führte letztlich bei bestimmten Arten zu morphologischen und genetischen Veränderungen. Sie wurden im Rahmen dessen, was man als Entstehung der Landwirtschaft bezeichnet, domestiziert. Da man sich im Westen unter Landwirtschaft vorwiegend weite Getreidefelder mit Weizen oder Gerste und große umherziehende Rinder-, Schaf- und Ziegenherden vorstellt, hat sich die archäologische, archäobotanische, den Pflanzen in archäologischen Fundstätten gewidmete, und zooarchäologische, den Tieren an solchen Stellen gewidmete, Erforschung ihrer Ursprünge weitgehend auf die trockenen Flusstäler des fruchtbaren Halbmondes im Mittleren Osten konzentriert. Dort entstanden die uns vertrauten domestizierten Arten, bevor sie sich in der Jungsteinzeit, vor rund 9000 bis 4000 Jahren, über Europa verbreiteten. Dagegen bleiben die tropischen Wälder in solchen Überlegungen häufig außen vor. Wie sollte denn das dichte, grüne Gewirr und der magere, saure Boden dieser Ökosysteme unser täglich Brot liefern, unser tägliches Bierchen in der Kneipe, den regelmäßigen Liter Milch oder das Stück Käse? Und gar nicht zu reden von der Erhaltung pflanzlicher oder tierischer Überreste, anhand derer wir die Fußstapfen der ersten Bauern nachzeichnen können. Die Wälder mussten doch sicher gemieden oder entfernt werden, wenn man mit solchen Tätigkeiten Erfolg haben wollte. Aber genau da liegt das Problem. Wir haben uns völlig in unserem europäisch-amerikanischen Bild von Landwirtschaft verrannt. Eine Wirtschaft, die an Ort und Stelle bleibt und ausschließlich auf domestizierten Pflanzen und Tieren, großen urbar gemachten Flächen und Feldern mit Monokulturen basiert. Deshalb übersehen wir andere, ebenso erfindungsreiche und folgenschwere Wege zur Erzeugung von Lebensmitteln. Wenn wir uns stattdessen auf die bäuerlichen Methoden konzentrieren, die zur Domestizierung führten, werden sich uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Mit einem solchen Ansatz können wir Landwirtschaft als Bündel menschlicher Verhaltensweisen betrachten, die das Überleben, die Fortpflanzung und das Wachstum bestimmter Pflanzen begünstigen, und unter Viehzucht werden dann Verhaltensweisen zusammengefasst, die Mobilität, Population und Form bestimmter Tiere beeinflussen. So erweitern wir den Blick dafür, wie unsere Spezies sich in die Natur eingebracht hat. Statt an einer eng gefassten, begrenzten Definition von Landwirtschaft festzuhalten, können wir die Erfahrungen und den Ablauf der Lebensmittelproduktion betrachten und so eine wahrhaft globale Sichtweise für eine der entscheidendsten Phasen der Menschheitsgeschichte gewinnen. Eine solche Sichtweise schließt natürlich auch einige der Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt auf der Erde ein: die tropischen Wälder.